Er ist ein ziemlicher Narzisst, der New Yorker Reporterstar Michael Finkel, gespielt von Jonah Hill. Die Medienwelt liegt dem kleinen, etwas stämmigen Mann zu Füßen, so scheint es, als eines Morgens seine Geschichte auf der Titelseite des New York Times Magazine prangt. Kurz darauf aber ist er seinen Traumjob und seinen guten Namen los, denn um der perfekten Story willen hat er es mit den Fakten nicht ganz so genau genommen. You have a future ahead of you, Mike, but not here. Michael entschuldigt sich mit dem Druck, den seine Chefs auf ihn ausgeübt haben. You said write it up. I said write it up, not make it up. I did the best with what I had. Nur seine Freundin ist glücklich über den beruflichen Absturz. You know, to be honest, I'm relieved it's over with the Times. You turn into a real prick working for them. Der Journalist ist am Boden. Doch dann passiert etwas, das ihn seine zweite Karrierechance wittern lässt. Ein Mörder wird gefangen. Er hat offenbar seine ganze Familie umgebracht. Der Fall scheint klar, nur eines ist merkwürdig. Because when they apprehended him, he said he was Mike Finkel of the New York Times. Bei der Verhaftung gab sich der Mörder Christian Longo, gespielt von James Franco, zunächst als der gefallene Starreporter aus. Eine merkwürdige Form der Kontaktaufnahme. Die beiden Männer treffen sich und es beginnt ein Psychoduell und ein Machtkampf, in dem es um das Verhältnis von Fiktion und Realität geht, um ein Geflecht aus vermeintlichen Wahrheiten, offenem und unfreiwilligem Betrug. Thank you for seeing me, Mr. Longo. Call me Chris. So, why me? Der Mörder und der Reporter schließen eine Art Teufelspakt. Chris gewährt Michael Exklusivrecht an seiner Geschichte, der bringt ihm bei, zu schreiben und gemeinsam verfassen sie ein Buch über Chris' Fall. True Story, eine wahre Geschichte, im Deutschen mit dem etwas auftrumpfenden Titelzusatz Spiel um Macht, versehen ist das Kinodebüt des britischen Theaterregisseurs Rupert Gould. Nach den vor 10 Jahren erschienenen Memoiren des Journalisten Michael Finkel erzählt er eine Geschichte um zwei sehr verschiedene, aber fast gleichrangige Figuren. Der eine ist der durch eigenes Verschulden gedemütigte, zugleich von dem Interesse des Verdächtigen geschmeichelte Journalist. Der andere ein mutmaßlicher Mörder, gebildet und manipulativ, mitunter reumütig, dann wieder leugnend, dass er seine Frau und seine 3 Kinder ermordet hätte. Auf den ersten Blick erscheint dies als eine fast symbiotische, gleichberechtigte Beziehung. Doch schnell ist klar, wer hier Herr ist, wer Knecht. James Franco, das neue Kinowunderkind Amerikas und zurzeit der Mann für alle Fälle in Hollywood, verkörpert diesen Puppenspieler herausragend. Zärtlich, einfühlsam, scheinbar verwundbar, aber immer sehr eloquent und hart und böse, wenn es drauf ankommt. Ein prachtvoller Auftritt. Reporter Michael begreift lange nicht, auf was er sich da einlässt. Zunehmend schleicht sich Chris vom Gefängnis aus in sein Leben ein, so weit, dass er sogar Michaels Freundin zu manipulieren beginnt. So entspinnt sich ein kluges Psychokammerspiel um die Relativität von Wahrheit, in dem bald klar wird, dass beide Gegenspieler im jeweiligen Gegenüber etwas gefunden haben, was sie brauchen. Für ihre Zwecke, für ihr eigenes Ego, zur Erlösung von ihren Sünden. So ist True Story vor allem eine Studie über menschlichen Narzissmus. Das gelingt gut. Je länger der Film dauert, umso mehr übernimmt aber auch die Hollywood-Dramaturgie mit den ihr eigenen Zwängen das Kommando. You think he's innocent, don't you? My whole reputation's on the line. Don't give up on me. Are you really gonna be the man who might set him free? No, you stop! Chris, did you do what you're accused of doing? Und so kann dieser Film über Manipulation alles in allem trotz guter Darsteller doch nicht ganz befriedigen, sondern wirkt selbst manipulativ. Der Reporter ist am Ende 2-mal von der eigenen Eitelkeit verführt worden und durch die Hölle gegangen. Nach so viel Strafe sollen wir Zuschauer in ihm wieder einen positiven Helden sehen. Und der Mörder bleibt ein Mörder. Dem Innern dieser Person kommen wir auch nach dem Abspann nicht näher.